Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Es ist Donnerstag, 29. Juni 2017, Tag X, der Tag der versuchten Räumung des Kiezladens und des sozialen Zentrums in der Friedelstraße 54 in Berlin-Neukölln. Im Folgenden hört ihr uns den ersten Kurzbericht direkt von vor Ort. Ungefähr 200 Menschen versammelten sich während der Abendstunden und der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 2017 vor der Friedelstraße 54 in Berlin-Neukölln, deren Kiezladen heute geräumt werden soll. Die ursprünglich angemeldete Kundgebung vor dem Haus konnte von 23.30 Uhr Mittwochabend bis 4 Uhr heute Morgen verlängert werden. Auch das Wetter bescherte den auf der Straße und im Hof schlafenden Menschen eine angenehme Überraschung. Für die Wachgebliebenen sorgte Geigerzähler für musikalische Untermalung. Gegen 4.10 Uhr näherten sich die ersten behellten Cops der Friedel. Inzwischen befinden sich ungefähr 50 Polizisten vor der Friedel. Der Zugang zur Weserstraße als auch zur Lenaustraße wurde abgeriegelt. Vor allem vor dem Haus gibt es eine große Sitzblockade mit ungefähr 200 Menschen. Eine erste Festnahme gab es leider auch schon. Die Stimmung vor dem Kiezladen ist sehr aufgeladen und wütend, aber gerade ruhig.